nicht belogen. Dir alles falsch erzählt. Sie hatten deinen Weg schon lang gewählt. Und du musstest gehorchen. Du kanntest keinen Mut. Doch mit der Zeit da wuchs deine Wut. Du trittst du ihn entgegen. Schreibst alles aus dir aus. Zeigst dir, wer du bist und was du brauchst. Zeichen sind gesetzt, drum hisst die Fahne jetzt. Sonst wirst du niemals siegen. Wenn du fühlst, dass dein Land ausgebeutet wird, schließ dich uns an. Und steh zu deinem Heimatland. Wenn du fühlst, dass dein Land ausgebeutet wird, schließ dich uns an. Und steh zu deinem Heimatland. Deutschland.